Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 828 an Schiller. Wir haben Sie gestern sehr vermisst und umso mehr Ihre Abwesenheit bedauert, da wir denken mussten, dass Sie sich nicht ganz wohl befinden. Ich wünsche, dass Sie morgen der Vorstellung beiwohnen können. Hier schicke ich den verlangten Teil des Euripides. Es ist recht gut, dass Sie das Original lesen. Ich habe es diesmal noch nicht angesehen. Ich hoffe, die Vergleichung soll uns manche Betrachtung gewähren. Mit Freuden werde ich Sie auch im neuen Jahre bald wieder mündlich begrüßen und die Fortdauer unseres Verhältnisses zur guten Stunde feiern. Ich lege auch die Umrisse der Preisstücke bei, die ganz leidlich geraten sind. Weimar am 1. Januar 1802. G.